Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und wir sind bereits in Folge 30. Diese Folge ist auch etwas ganz Besonderes, denn ich melde mich diesmal direkt aus Tel Aviv vom Ort des Geschehens, denn der Eurovision Song Contest findet ja am übernächsten Wochenende dann mit seinem Finale am 18. Mai in Tel Aviv statt und wir sind natürlich live vor Ort. Nicht wir, sondern auch mein Kollege Dennis Kranz ist auch hier wieder in diesem Podcast mit dabei und ich sage Hallo nach Rostock. Hallo Dennis. Hallo nach Tel Aviv. Hallo Sascha. Schön, ich hoffe, es ist gutes Wetter in Tel Aviv, in Israel. Ja, unbedingt. Also, wir haben hier schon so 30 Grad. Was aber erstaunlich ist, wenn man dann so gegen 7:30 oder so dann rauskommt, dann ist das schon richtig kalt. Also, das sind dann, ich würde mal sagen, schon so um die 10, 12 Grad. Also, wenn man dann. Also, wie hier. Ja, genau, so wie hier. Also, ihr habt es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen milder, glaube ich, habe ich gehört. Also, nicht mehr ganz so kalt, ne? Aber man muss dann schon auch, also das ist dann schon immer gut, irgendwie so ein Hoodie oder so mitzuhaben, weil sonst, ich will nicht sagen, man erfriert hier dann abends, aber es ist schon nicht ohne, ne? Das ist dann ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da also sehr, sehr vor allem abends kalt werden kann. Und du warst jetzt ein bisschen unterwegs, beziehungsweise ein bisschen unterwegs ist gut, du warst im live vor Ort in der Halle, nicht in der Halle, kann man ja noch gar nicht, aber du hast ein paar Proben gesehen und warst im Pressezentrum unterwegs. Ja, also ich bin jetzt am Sonntag hier gelandet und habe mir, die Anfahrt habe ich mir ein bisschen langsam angehen lassen. Ich bin von Berlin ausgeflogen mit einer El Al-Maschine und die Sicherheitsvorkehrungen sind da auch sehr, sehr scharf, wenn man dann an die Auseinandersetzung oder die Raketenbeschüsse jetzt im Gazastreifen am vergangenen Wochenende denkt. Die sind halt eben halt auch von Feinden umzingelt und machen natürlich alles Mögliche an Sicherheitsvorkehrungen, machen Befragungen, was hat man vorher in Israel, will man noch woanders hin als nach Tel Aviv und so weiter. Das wird schon alles sehr, da wird man schon sehr genau durchleuchtet und ich war dann, wie gesagt, Sonntag, später Nachmittag war ich dann zu Hause. Ja, wir haben ja hier dann noch einen kleinen Test gemacht gegen Abend. Und dann habe ich mich am Montag gleich in das Pressezentrum gestürzt. Da war es dann schon der dritte Probentag. Also ich kenne, wie gesagt, auch die Proben der von Tag 1 und 2 auch nur wie du von den Snippets. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Genau. Und Akkreditierung abgeholt und so weiter. Also das war aber alles, ist alles gut organisiert. Und diese sogenannte Working Area, wo dann auch alle sitzen und arbeiten und so weiter, da hängen ja dann auch die Monitore und von dort aus kann man die Proben verfolgen und da sind noch nicht so wahnsinnig viele da. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel der Plätze sind jetzt im Moment belegt. Wenn man dann überlegt, nächste Woche im Finale, dann muss man eigentlich mittags um 12 spätestens aufschlagen im Pressezentrum. Dann kriegst du keinen Platz und dann, mehr. Ja, und um dann wirklich einen guten Platz zu kriegen. Ich war letztes Jahr in Lissabon so, dass ich so gedacht habe, ich fahre da mal um 14 Uhr hin. Das wird ja dann noch, da war schon fast alles voll, ne? Also das ist schon so ein Angehen. Aber wie gesagt, hat sich auch erstmal gelohnt. Also die Deutschen sind im Moment noch nicht vor Ort. Die werden wohl wahrscheinlich Mittwoch und Donnerstag anreisen, weil ja Sisters haben ja dann auch am Freitag, allerdings auch erst spät abends, dann ihre erste Probe. Und wir können ja vielleicht einfach mal so durch die Proben einmal so gehen. Kurze Erklärung. Sehr gerne. Die Einzelproben laufen ja immer so ab, dass die genau in der Reihenfolge sind, wie sie dann nachher auch in den beiden Semifinals auch auftreten. Die Proben gehen von jedem Land ungefähr 30 Minuten, sind meistens so drei Durchläufe von dem Song. Und in dem ersten Durchlauf können die Pressevertreter auch noch nicht in die Halle. Deswegen kann man das auch nur an so Bildschirmen verfolgen. Da ist extra immer eingestanzt, dass man dieses Probenbild nicht fotografieren darf. Mit so einem Branding ja, drauf, genau, glaube ich. Ne? Genau. Ja, genau. Also teilweise kann man dann leider auch die Auftritte gar nicht so gut sehen, weil das wirklich so eine fette Schrift da irgendwie da drauf ist, zwar mit grauer Schrift, aber man kann das nicht so wahnsinnig gut erkennen. Okay. Aber nichtsdestotrotz, jetzt am Donnerstag geht es dann sozusagen los, dann geht es wieder los mit Zypern und dann darf man auch jederzeit da in die Halle und kann sich dann die Einzelproben dann auch direkt mit eigenen Augen dann verfolgen und angucken und begutachten und ungefähr immer so, na, würde ich sagen, nach 2 Stunden nach dem Auftritt hat dann jeder Künstler nochmal seinen Auftritt oder seine Pressekonferenz, wo man dann auch noch an die Künstler dann auch noch Fragen stellen kann. Super. Und das erste Land, was wir besprechen wollen, ist ein kleiner Inselstaat. Ein kleines Gut. Zypern. Ja, das war der erste Tag, ne? Das war, genau. Das war am Samstag. Da waren das, ich zähle mal gerade mal durch, ich glaube so 10, ne? 9. 9 Länder, die dort dann durch das durch die Proben gegangen genau. sind. Ich hab's gesehen, die Probe, also die Probenschnipsel, die man gerade sehen kann, online bei, ich wollte schon sagen bei Eurovision.de, aber es ist ja youtube.com/Eurovision oder der Eurovisionskanal bei YouTube vom offiziellen YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, ja, es ist ganz gut gemacht. Ich finde den Auftritt auch eigentlich ganz stimmig. Ich glaube, das wird spannend werden, wie es dann bei den Zuschauern bzw. auch bei der Jury ankommen wird. Ich weiß noch nicht, also ich finde es nicht, dass es irgendwie Eleni ist, irgendwie gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schon anders, aber das kann doch so ein ganz kleiner Schnips, mir fehlt noch so ein ganz kleiner. Naja, ich sag mal so, das hat man vielleicht am Anfang, haben wir das immer noch so gesagt, das ist so Eleni 2.0, ich glaube schon, das ist was anderes, es wird ein bisschen mit einem Trickkleid auch gearbeitet und sie hat ein paar Tänzer da auf der Bühne, das ist schon zumindest auch als Auftakt für das erste Semifinale, ist das ein sehr guter Song. Also für mein Dafürhalten und an diesem Probentag, es gibt ja sogenannte Press Polls, da werden dann die anwesenden Journalisten auch befragt, welchen Auftritt haben sie denn an diesem Tag besonders gut gefunden. Und da war Zypern tatsächlich auch auf Platz 1 mit 72 Punkten und kurz danach war Serbien mit 67 Punkten. Und das spricht schon mal dafür, dass der Auftritt so schlecht nicht war. Dann haben wir eine Indie-Band, wie wir sie gerne nennen können, Tschechien. Tschechien fand ich relativ interessant. Die haben eigentlich genau das gemacht, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, denn sie treten ganz normal mit ihrer Band auf und haben so drei Quadrate, wo jeweils ein Instrument steht. Und er selber aus der Mitte kommt er nicht heraus, er ist der Drummer, glaube ich, gewesen. Und die spielen halt ein ganz normales Set, wie man es bei einem Konzert kennt, ne? Also gar nicht so sehr anders. Finde ich aber auch relativ sympathisch. Er hüpft auch so rum wie im Video, was es ja gibt. Also ich finde das relativ gut gemacht. Und stimmlich scheint er das auch ganz gut zu können. Ja. Wie siehst du das, Sascha? Ja, also er ist ja so ein Sunnyboy, er trägt auch wieder seinen gelben Pulli aus dem Clip. Also manche Länder machen das ja tatsächlich, dass sie dann so Elemente aus ihren Official Clips dann gleich wieder benutzen. Und es war da genauso. Und ja, du hast schon recht, das ist eigentlich so ein Konzertsetting machen das irgendwie ganz nett, die Jungs, ja, das stimmt. Ja, ich habe auch schon gelesen, dass das einige das auch RTL-Pullover nennen. Ja, von der Farbe her könnte es so sein, ja genau. Ja, aber ich bin gespannt, ich hoffe, dass sie ins Finale kommen, weil die Jungs sind echt sympathisch und machen das auch super und ich glaube, das wird ein Song sein, den beim Publikum vor allem, glaube ich, sehr gut abschneiden wird und definitiv bestimmt, ich hoffe, ich wette. Ich wette mal, dass die ins Finale kommen werden. Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich ins Finale kommen. Ähnlich farbenfroh ist ja Polen, die mit Rodice antreten. Die machen das sehr, sehr bunt. Also das war auch schon in Amsterdam so zu erkennen. Also mit so ja, mit so runden, wie so blumenartigen Mustern und so weiter. Und dieser sogenannte Schreigesang. Die haben auch so Hüte auf, ne? Ja, sie haben so Hüte auf und dieser Schreigesang so gemischt mit dieser modernen Musik, das ist schon wirklich, das ist wirklich schon ganz schön. Ich glaube, auch Polen würde da auch tatsächlich mit dazugehören, ja. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das nennt sich ja weiße Gesang. Der weiße Gesang ist das, was die dort machen. Und das ist relativ spannend. Das ist so ein bisschen Crossover, kann man das auch nennen. Also es ist so ein bisschen aus Mischen aus Pop, aus Pop und Folklore. Es ist irgendwie so eine Mischung aus beiden. Das ist ziemlich gut gemacht. Und live können die Mädels das auch. Und ich hoffe sehr, dass die Mädels weiterkommen. Das wäre sonst echt schade, weil die haben es eigentlich verdient, weil sie, die werden auch im Hintergrund nochmal projiziert, nochmal ohne diese komischen. Ja, jede der Sängerinnen mal, ne? Genau. Das ist dann mal die eine, mal die andere. Also da habe ich auch erst gedacht, wer ist denn das? Weil man erkennt die so in normaler Montur irgendwie auch gar nicht. Sie sind dann da auch schon in Tel Aviv dann auch so bei Pressekonferenzen dann so ganz normal da irgendwie aufgetreten und das war so ganz. So, da wusste man erst gar nicht, um wen das da, dann denkt man so, ach so, ja, das sind die einzelnen Sängerinnen, genau. Das ist ja dann. Aber es ist gut gemacht, ich bin gespannt, wie weit sie kommen damit, aber ich hoffe, dass sie das meistern werden. Und als nächstes haben wir einen alten Verdächtigen, der Ungarer, der war ja schon mal dabei und der hat einen sehr soliden, finde ich, einen sehr soliden erwarteten Auftritt hingelegt, oder? Es ist, ich weiß nicht so ganz genau, ob es nicht tatsächlich so ein bisschen zu wenig ist, was er da macht. Ich fand diesen Auftritt, den er 2017 hatte, stimmungsvoller. Er hatte da ja auch so eine Tänzerin und da war ja auch irgendwie so eine brennende Tonne und so weiter. Also es hatte alles so eine Stimmung und jetzt ist er mehr so eher alleine auf der Bühne und das weiß ich jetzt nicht so, ob das wirklich dazu reicht. Also finde ich ein bisschen schwierig. Wir gucken mal. Das ist immer so in Lotto wie Lotto spielen. Man weiß halt nie, wie kommt das an und ich denke mal, das ist so ein Wackelkandidat, ne? Könnte man sagen, oder? Ja, dann gehen wir mal in den Tag 2, würde ich sagen. Tag 2 war ja der Sonntag. Und ja, da hat es eigentlich auch eine Überraschung gegeben, denn Australien hatte dort auch seine erste Probe. Und wir haben ja alle so gerätselt, was wird Kate Miller-Heidke machen, weil es ja hieß, sie verzichtet auf dieses überdimensionale Kleid und so weiter. Mhm. Und nun schwebt sie mit zwei weiteren Tänzern, würde ich jetzt mal sagen, auch auf so einem, wie soll man sagen, Gummigestell. Aber ich finde das sehr gut gelöst. Weil man hat nicht mehr die Assoziation mit diesem Riesenkleid, ach ja, das ist ja Estland 2018 oder Moldawien, was war das, 2013, glaube ich, ne? Ja. Sie hat sozusagen die Idee ihres Songs und ihrer Performance vom australischen Vorentscheid nicht verraten, sondern hat es dann wirklich auch weiter fortgeführt. Und dieses Schwebende, was auch in was ja so diese Depressionsthema damit ja auch beschreiben soll, das finde ich, das ist sehr, sehr gut, das hat sehr gut geklappt. Ja, ich habe das auch gesehen, sie winkelt ja jetzt auch immer hin und her und nach vorne und es ist sehr spannend, das sieht so ein bisschen aus wie ein Geister, ne? Ja, als würden sie wirklich in der Luft schweben, also man nimmt diese Stäbe, ne? ja klar, aber man nimmt diese Stäbe irgendwie nicht so wahr, also das ist schon sehr, sehr stimmungsvoll, sie hat auch ihr Krönchen wieder auf und also, weil ich hatte erst so ein bisschen Sorge, man sah mal irgendwann bei Instagram so ein Foto von ihr, wo die wohl in so einer größeren Halle das erste Rehearsal gemacht haben und die standen da nur so zu dritt sich gegenüber, wo ich so dachte, ach scheiße, jetzt wird das ja was ganz anderes und dann wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber so in der Kombi, glaube ich, kann das ein sehr interessanter Beitrag werden. Ja, das klingt nach Finale. Hat man ja eigentlich nicht so früher nicht so gedacht, weil man ja so Oper, beziehungsweise so Operngesang nicht unbedingt immer gut abschneidet beim ESC, außer jetzt mal Italien mit den drei Jungs, aber mit Il Volo, aber ansonsten ist das immer ziemlich schlecht abgeschnitten. Mhm. Und ich hoffe mal, dass sie dadurch jetzt durch diese Aufwertung der Performance, ich finde, es ist aufgewertet, weil das Kleid war einfach viel too much. Mhm. Das ist jetzt noch was ganz anderes, was wir so noch nicht hatten, und ich glaube, das ist definitiv im Finale würdig. Mhm. Ja, genau. Als nächstes haben wir die Jungs, die wirklich die Bühne ja ein bisschen auseinandernehmen, nicht so ganz, also das machen sie nicht, aber sie haben das Potenzial dazu, mit ihren Kostümen die Bühne auseinanderzunehmen. Hatari, glaube ich, ne? Hatari. Ich glaube, Hatari werden die ausgesprochen. Mhm. Ja, nee, ich glaube, Peter Ober hat mal beim Song mit Hatari. Die Jungs haben, das ist eigentlich eine erwartbare Performance, was sie machen. Ne? Sie haben halt ihr Logo auf der Bühne mit so einer Kugel, und es ist relativ gut gemacht, ist erwartbar, und ich glaube auch, Finale ist definitiv mit dieser Performance, die erwartbar ist, erreichbar. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich finde, dass die Version, die sie da jetzt auf die ESC-Bühne gebracht haben, ein bisschen zu weich gespült ist. Also dieser zornige Gesang des Sängers kommt für mein Dafürhalten nicht mehr so ganz aggressiv rüber, was ja auch Sinn und Zweck auch dieser Performance ja auch sein soll. Und es ist jetzt dann wirklich ein bisschen so eine weichgespülte Metal-Version. Nun haben wir natürlich diesen Gang dieser Entwicklung auch verfolgt und haben natürlich da einen Vergleich. Das ist jetzt die Frage, ob der Fernsehzuschauer das gar nicht merkt und sagt, oh, wie geil. Das kann natürlich selbstverständlich auch so sein, aber ich finde es ein bisschen zu brav dafür, dass sie da vorher so auf die Kacke gehauen haben. Naja, gut, also du hattest es neulich schon mal gesagt, ne? Es muss ja ein bisschen familientauglich sein, das wird es wahrscheinlich sein. Es muss ein bisschen, ja, genau. Ja. Ich denke mal, die haben eine Auflage bekommen, weil sie dürfen kein Blut benutzen. Also das geht nicht, das geht in meiner Familienshow, geht es nicht. Deswegen, da ist die EBU eigentlich viel, viel strenger als das deutsche Fernsehen. Ich glaube, das deutsche Fernsehen, beim Fernsehen um 20 oder 21 Uhr wäre das nicht das Problem. Aber da die EBU sagt, wir machen hier eine Familienshow, geht das nicht. Und deswegen sind da ein paar bestimmt Regeln da, die bestimmte Sachen ja ausschließen. Zum Beispiel auch Marken und so. Also es dürfen auch keine Marken gezeigt werden und so etwas. Also das ist schon auch Wörter wie Fuck darf man auch nicht verwenden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da so ein paar Richtlinien gab, die sie jetzt einhalten mussten. Deswegen ist jetzt die Performance so, wie sie ist. Ist nicht schlecht. Wir gucken mal. Also das ist Ja, wobei ich schon glaube, das liegt nicht an der EBU, sondern die EBU muss natürlich so ein bisschen die Bandbreite der Geschmäcker es gibt ja so manchmal schon Handzeichen, die in Deutschland ganz normal sind und woanders heißt das irgendwie was ganz Schlimmes. Und ich glaube, so die Überlegung ist es dann vielleicht auch. Gut, das mit dem Blut kann ich nachvollziehen, dass man sagt, okay, das macht man jetzt nun wirklich nicht auf der Bühne. Aber so, ich finde auch so vom Gesang und so weiter her ist es doch mir ein bisschen zu zurück. Genommen. Dafür, dass es so eine sehr harte Nummer sein soll, ist für mich nicht so, reicht es nicht so ganz aus. Wir werden mal gucken. Naja, wir werden mal gucken. Ein nächster Überraschungskandidat, beziehungsweise wir erst dachten, du hast ja erzählt, die Griechin wäre nicht so stimmgewaltig, wie man es erwartet hätte. Die war ja auch in Amsterdam, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Da war sie ein bisschen hakelig. Ich habe jetzt dieses Video gesehen und muss sagen, es ist nicht schlecht, was sie da hinlegt. Ist ein bisschen sehr bunt, oder? Ja, aber es ist ja eine Fortführung des Clips, ne? Wo sie da mit 20 Leuten, das ist ja so ein bisschen wie so ein lebendes Gemälde inszeniert worden. Und das bringen sie so ein bisschen auf die Bühne. Da können sie natürlich keine 20 Leute, da kann sie dann nur 5 Leute auch mit auf die Bühne bringen. Aber es ist so ein bisschen so eine Fortführung für die ESC-Bühne. Und die Stimme ist so, wie man es sich eigentlich erhofft hat. Irgendwie in Amsterdam war es ja so diese Mischung aus technischen Problemen, aber teilweise auch Problemen der Sänger selber, dass sie nicht so gut rübergekommen sind. Und wir werden mal gucken, aber Griechenland ist schon eine sehr solide Popnummer, die man sich auch wirklich gerne anhört. Also die würde ich mir auch außerhalb des ESC-Umfeldes wirklich super gerne auch weiterhin anhören. Also ganz toll. Also das glaube ich auch. Also ich glaube auch, also ich würde bestimmt ins Finale kommen. Ich denke mal, dass Menschen auch dafür anrufen werden, die sonst vielleicht so etwas auch im Radio hören. Ich denke mal, das wird ganz gut ankommen und abschneiden. San Marino, unser Lieblings-Serhat, er ist sehr, sehr zurückgenommen, komplett in Weiß. Für eine Disco-Nummer. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt was ganz Buntes, ganz Schräges. Und wir sehen zwei Herren sehen, die ein Megafon beleuchtet, blinkend beleuchtet haben, ne? Die sind, glaube ich, ja, die sind blinkend beleuchtet. Finde ich ein bisschen komisch, aber ansonsten, ich weiß nicht, live-technisch ist das so ein bisschen immer bei ihm immer ein bisschen fraglich, weil er ist ja nicht der besonders große Sänger. Ich hoffe aber, dass er vielleicht Sympathiepunkte hat und dann vielleicht weiterkommt. Ja, er macht ja im Moment tatsächlich ein bisschen sehr viel PR, so in verschiedenen Ländern, dass er da auch ein bisschen bekannter wird. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dem Auftritt. Also ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen mehr vorgestellt. Man hat ihn jetzt ja auch wirklich mit Vorschusslorbeeren und er kommt wieder und er hatte ja so Pech in Stockholm mit seinem Auftritt und so weiter. Und dafür ist mir diese Nummer dann doch eher viel zu platt. Also das ist schon das ist mir irgendwie tatsächlich alles ein bisschen zu viel und hat mir jetzt nicht wirklich gut gefallen. Ja, wir gucken mal. Also der ist jetzt auch bei einem Presspool auf Platz 4, aber wir gucken mal, wie es weiter mit ihm geht. Wir haben auch jemanden im Chat, der hier noch dazu schreibt, San Marino, 4 der 5 Background-Sänger sind übrigens aus Deutschland. Damit er mit denen auf Deutsch sprechen kann, damit das kann er ja sehr gut, das hat er bei einem Interview mit Irving sehr gut bewiesen und mal gucken. Ja. Tag 3, das war jetzt, da war auch einiges los. Ja, das war dann der Tag, wo ich dann tatsächlich auch im Pressezentrum dann gesessen habe und mir das dann auch angeguckt habe. Das war auch sehr interessant, weil das wirklich auch interessante Beiträge diesmal waren, wo man jetzt sehr gespannt war, was aus denen so wird, ne? Armenien, Sarbuk, ne? Sarbuk? Nee, ist Aserbaidschan, ne? Sarbuk. Nee, das Armenien ist Armenien. Das ist schon richtig. Ja, doch, Armenien. Also ich finde es jetzt nicht so ganz so toll. Also ich fand es irgendwie, ich finde das Lied auch nicht so besonders gut. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie passt der Song nicht ganz zu ihr. Den Song finde ich klasse. Auch dieses Video mit den vielen Tänzern, was man da sehen kann, so, wo sie da auch so halb so hin und her geschubst wird und so in diesem Schwarz-Weiß gehalten. Auf der ESC-Bühne steht sie jetzt ganz alleine und ich muss sagen, dafür ist es ein bisschen zu wenig. Also sie hat nicht, glaube ich, so eine Präsenz auf der Bühne, dass sie jetzt so eine Riesenbühne ganz alleine umfassen könnte. Und dafür, es ist ein solider Auftritt, aber ich glaube, der könnte auch ganz schnell verschwunden sein wieder. Also, das ist ein bisschen zu wenig, wenn sie da wenigstens 2, 3 Tänzer noch dabei gehabt hätte oder 2, sagen wir mal, um die Symmetrie da ein bisschen zu haben, dann wäre das, glaube ich, eine andere Nummer. So ist es einfach nur eine alleinstehende Frau und dahinter sind irgendwelche LED-Bespielungen. Also, das ist leider ein bisschen zu wenig, ne? Ja, dann kommen wir zu einem Favoriten, der beim Presspool auf Platz 1 gefotet worden ist, und zwar die Schweiz. Luca Haini, She Got Me. Durchaus zu Recht. Ich finde das ziemlich gut, was er macht. Ich finde es auch, was ich eigentlich so gut finde, dass das nicht dieses Macho-Image jetzt so versucht zu verkaufen, wie es im Video macht. Das ist so ein bisschen sehr reduziert, es ist sehr modern, was er auch die Bekleidung in sehr normal, Anführungsstrichen normal angezogen. Und er legt ganz schön einen aufs Parkett, finde ich. Also er tanzt da ziemlich viel, stimmlich scheint er das auch ganz gut zu können. Also die Schweiz hat diesmal vieles richtig gemacht. Ich glaube, so lange, so hoch gehypt war die Schweiz schon lange nicht mehr. Das hattest du ja auch schon mal. Ja, ja, das ist ganz lange her, ja. Also, ja, das ist so hoch. Ja, ja, ja. Also mal gucken, also ich glaube, das zu Recht, ich glaube, der kommt definitiv ins Finale. Wenn der nicht ins Finale kommt, dann weiß ich auch nicht. Also dann Also Kritiker haben ja gestern auch so angemerkt, das ist ja gar nicht mehr diese Latino-Optik wie im Video. Das hat er irgendwie ja ganz abgeschafft, wie du schon sagst, sehr moderne Tanzperformance. Das war aber dafür, dass er auch Favoritenstatus hat, komplett angemessen. Das war gut durchchoreografiert. Und er ist auch ein super netter Typ. Ich bin dann auch in die Pressekonferenz gegangen und er hat wirklich sehr professionell mit den Journalisten parliert, war locker drauf und hatte da wirklich auch Spaß dran. Das merkte man auch. Und er selber sagt ja, dass er den Druck zwar auch spürt, Favorit zu sein, und trotzdem versucht er da auch normal damit umzugehen. Und ja, wir werden sehen. Also ich glaube nicht der super Top-Favorit, aber er ist, glaube ich, bei den großen drei oder vier ist er auf jeden Fall dabei. Und das kommt dann tatsächlich auf die Tagesform an, sowohl im Semi als auch wenn es dann fürs Finale reicht. Von den Tagesformen ab. Und die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall da. Also den muss man sich merken. Ja, Dänemark hat Leonora hat ihren Auftritt nicht ganz so sehr geändert. Also es ist fast genauso, wie wir es aus Dänemark aus dem Vorentscheid kennen, mit dem Riesenstuhl. Das Einzige, was sie jetzt diesmal weggelassen haben, ist die Hebebühne, die sie sonst hatten, weil sie ist ja mit einer Hebebühne hochgefahren zum Stuhl hoch. Mhm. Diesmal geht sie selbst mit einer Leiter hoch. Und sie hat zwei Tänzer mehr dabei, ne? Zwei Menschen, die dann nochmal auf die, nochmal. Mit vier Leuten ist sie ja da. Ja, auf genau. Stuhl. Zwei Menschen genau. mehr, genau, mhm. also vier Leute, genau. Mhm. Hat sie diesmal dabei, relativ gut gemacht. Ich finde den super, super süß. Ich hoffe, dass das weiterkommt, weil ich mag irgendwie, Dänemark ist irgendwie ein sympathischer Song, sympathisch das Mädel, was dort auftritt, einen deutschen Refrain, eine deutsche Stelle haben wir ja auch nochmal, einen deutschen Textstelle haben wir ja auch nochmal im Song, also der einzige deutsche Text in einem Lied vom ESC dieses Jahr. Und ich muss sagen, es macht schon Spaß, ihr zuzugucken. Ja, also wer sich den dänischen Vorentscheid schon mal angeguckt hat, wird tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Neues irgendwie halt da sehen. Was ja auch okay ist, was ja, auch vollkommen ja, okay ja, ist. Genau, Es passt, es ist durchdacht, es ist mal was anderes. So einen großen Stuhl hatten wir, glaube ich, noch nie auf der Bühne gesehen. Ja, dann geht's weiter mit Österreich. Genau. Da warten wir ja auch, also die zwei der drei Dachstaaten sind an einem Tag geprobt. Österreich, da haben wir ja so im Vorfeld, als wir das so mal bewertet haben, ja so gesagt, naja, wir finden das schon sehr gut. Aber wird sie es denn schaffen, wirklich diese sanfte, zerbrechliche Stimme wirklich auch live rüberzubringen? Und man konnte es sowohl jetzt in Amsterdam als auch jetzt auch auf der ESC-Bühne sehen. Ja, sie kann es. Eine sehr reduzierte Aufnahme, sehr in Dunkel gehalten. Mhm. Und sie trägt irgendwie, scheinbar trägt sie wohl gerne so Bustiers irgendwie halt, so mit, wir nennen das trägerlose Tops sozusagen. Und das Einzige, was mir an dem Auftritt nicht so ganz gefällt, ist, warum sitzt sie immer und steht dann wieder auf und so weiter. Ich glaube, so eine reine stehende Performance, das würde mir ein bisschen an der Stelle besser gefallen. Da wäre das Ganze noch ein bisschen runder. Aber ein toller Auftritt und wirklich, also schon für mich so ein bisschen auch mit Gänsehautfaktor und das sehe ich schon auch im Finale, auch wenn es vielleicht ein bisschen so schwer sein könnte, aber ich würde mal tippen, dass es fürs Finale auch reicht. Wie siehst du das? Ja, definitiv. Also sie kann es live richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt. Man sieht ja nicht alles. Es ist ja nur diese 30, 40 Sekunden, die man anschauen kann. Ich bin gespannt, wie das dann so wirkt. Sie wollte das ja auch irgendwie teilweise auch in Schwarz-Weiß mal ausprobiert, ne? Ja, genau. Ich glaube, beim ersten Durchgang war es mal, dass es mit Schwarz-Weiß anfing. Und dann zum Ende hin in Farbe war. Dann haben sie es, glaube ich, im zweiten Durchlauf mal ohne Schwarz-Weiß gemacht. Also das gibt es halt dann auch, dass bei diesen Proben auch einfach mal experimentiert wird, dass man sagt, ah nee, das sieht dann doch doof aus, weil den letztendlichen Effekt hast du dann natürlich immer erst, wenn du wirklich auf der Originalbühne dann probst. Also das machen die Fernsehsender natürlich alle selber in ihren Studios, aber das ist natürlich bei weitem, kann es immer nur simuliert werden und insofern ist es dann natürlich immer, und das ist ja, dafür haben sie ja drei Durchgänge, beziehungsweise sie haben dann ja auch nochmal einen zweiten Probentag, wo sie auch nochmal ausprobieren können und also jedenfalls in Nuancen, und das ist dann immer so ein Fall, wo sie mal sagen, oh, das lassen wir jetzt mal weg oder wir machen es mal anders oder so, das ist dann schon drin. Ja, aber es kann weiterkommen. Also es ist unwahrscheinlich, dass sie nicht weiterkommen kann. Also von daher, ja, dann unser Hassland. Naja, Hassland nicht, aber. Hassland, aber es der schwedische Beitrag, Schweden, John Lundvik, ja. Also eigentlich hatte ich gelesen, dass dein komischer Strahler, den er da oben im Kopf hat, nicht dabei ist. Das hatte ich gedacht, das kommt nicht, aber es ist jetzt doch da. Ich muss sagen, ich finde es, das ist zwar erwartbar, es ist jetzt nichts Neues, es ist die gleiche Performance wie beim Melodiefestival. Mit dieser komischen Lampe. Das ist fast 1:1 und die Gospelsänger kommen dann so in Mitte des Songs dann irgendwie auch auf die Bühne. Also es ist das tatsächlich war alles sehr, genau, sehr erwartbar. Genau, alles, ja, leider. Also leider, und ich finde ihn ziemlich schmalzig da. Ich finde ihn irgendwie so. Naja, man muss ihn halt zugute halten. Die Schweden machen es halt dann auch. Eine kleine Anekdote. Gestern Abend, nachdem ja, die waren ja dann auch die Letzten, die dann geprobt haben. Und man hört dann manchmal so, die spulen manchmal das Band hin und zurück und so weiter und so. Und das haben sie dann über unseren Hallenton laufen lassen. Und diese ganz bestimmte Stelle, ich kann das jetzt im Moment gar nicht mehr so wiedergeben, so eine ganz bestimmte Stelle. Also, sie haben es nicht nur 10-mal wiederholt, sondern das ging bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Wo man so dachte, es reicht jetzt irgendwie so. Und dass wir schon sagten, die wollen uns doch hier eine Gehirnwäsche unterziehen. Das kann doch gar nicht angehen. Also warum habt ihr das nicht mit Schweiz oder so gemacht? Naja gut, wenn Christa Björkmann dann so, der hat ja auch seine Finger wieder im Spiel in der Produktion, vielleicht wollte er da irgendwie uns ein bisschen mit beeinflussen, keine Ahnung, aber das war so ein bisschen nervig und es ist halt das Bayern München des ESC, sie machen halt vieles richtig, aber wie gesagt, es gibt halt, gestern Abend war ich noch bei Irving Wolter, Dr. Eurovision, auch in seiner Dr. Eurovision Show, die er jetzt während des ESC ja immer jeden Abend auf Facebook dann auch macht. Und die haben auch so gesagt, ja, und warum nicht mal bei Melodiefestivalen auch mal andere Sachen? Und das ist halt wirklich leider so ausgelutscht, dass es vielleicht auch irgendwann mal dazu führen kann, dass auf einmal der Trend nicht mehr da ist und die Schweden vielleicht auch reihenweise auch rausfallen. Wir werden mal gucken, ob der Gap auch wieder so groß sein wird wie im letzten Jahr zwischen Jury und Publikum. Genau, die zwei wenigsten Punkte von den Zuschauern zu bekommen, ist schon eine Blamage für Schweden, finde ich. Ja. Im letzten Jahr. Und ich erwarte ja Ähnliches, weil ich irgendwie, gut, er singt super gut. Also das muss man ihm lassen, der Schwede singt. Stimmt, genau. Der kann, der singt auf den Punkt, der kann, das klingt wie im Studio. Also das kann er, aber ich kann mit diesem Lied, das ist sehr beliebig, sehr, sehr, sehr, sehr, irgendwie schon mal gehört, das könnte auch so ein DSDS Gewinnersong sein, finde ich. Also es ist so sehr beliebig, sehr, das erwartest du von Schweden. Sowas erwartest du von Schweden. Aber es ist nichts Besonderes, nichts irgendwie, was sich abhebt von allen anderen Songs so. nicht, ja, man, ne? könnte sagen, das ist so auch so ein bisschen britisch, aber dann ist natürlich auch so, naja, die Schweden haben ja auch in Großbritannien schon ihre Finger ganz groß im Spiel. Deswegen ist da auch so ein Unterschied tatsächlich auch gar nicht mehr so auszumachen. Nö, der britische Song ist ja Song ist ja von ihm mitgeschrieben. Ja, das stimmt schon. Er hat auch eine gute Stimme und aber mich berührt es eigentlich auch überhaupt nicht. Also ich finde da jetzt auch nicht irgendwie so einen Ansatz, dass ich sage, oh ja, das es könnte. Er klingt halt eher so nach Musicalsänger, sagen wir es mal so. Er klingt wie ein Musicalsänger, die auch schlecht Gefühle rüberbringen können. Ja. Da kommen wir zum Tag heute. Heute, den 7.5.2019, wenn ihr das dann irgendwann hören werdet. Genau. Und zwar Russland. Russland hat natürlich Sergei Lazarev natürlich ein großen Hype ausgelöst, aber er hat also einen Status, von ihm erwartet man was, weil er schon mal beim ESC dabei war und Platz 2, glaube ich, er hat zum Platz 2 gemacht hat. Mhm. Und jetzt will man unbedingt gewinnen. Aber jetzt hat man sich gedacht, ach, wir stellen mal so ein paar Wände dahin, ihn in so eine Ecke rein und dann projiziert man das alles. Und dann wird Screen gespielt. Es sieht nett aus, sag ich mal so, aber irgendwie ist es nicht. Ja, es ist nichts Besonderes irgendwie, oder? So ein paar Wände, wo er mehrmals projiziert wird, irgendwie, und mehrmals auf der Bühne steht als 6 Leute. Aber irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, es ist eigentlich, ich würde mal sagen, sogar schon die zweite Enttäuschung. Die erste war ja tatsächlich schon, dass man sagte, was, das als Rückkehrlied jetzt nach 2016? Da so eine lahme Nummer. Man muss auch an der Stelle wieder sagen, und das ist übrigens auch bei fast allen Proben, die es jetzt gab, die können alle sehr gut singen. Also das Niveau ist jetzt in den letzten Jahren beim Eurovision Song Contest wirklich auch sehr, sehr gesteigert worden bei den Fähigkeiten der Sänger. Und Sergei Lazarev hat eine enorm klasse Stimme. Also wirklich auch, ich habe auch schon mal aus seinen Alben schon mal auch Sachen gehört und so weiter. Das lohnt sich wirklich. Also wer irgendwo bei einem Streamingdienst ist oder so, Sergei Lazarev mal eingeben, da sind wirklich richtig gute Sachen. Und deswegen finde ich, ist er da schon alleine vom Song her so ein bisschen auch zurückgeblieben bei den Erwartungen. Und jetzt diese Geschichte, diese Effekte, wo er praktisch, ich weiß nicht wie vielfach, ich glaube so 10-fach oder so kann man da sehen, ist aber auch so unmotiviert. Also das ist jetzt einfallslos, oder? Ja, es ist so, gut, es ist so ein bisschen so der normalen Unterhaltung geschuldet. So, man will jetzt so einen ganz besonderen Effekt haben. Da sind so ganz bestimmte Elemente aus vergangenen ESCs auch mit eingewoben worden. Aber es ist jetzt wirklich nichts, was man jetzt sagen würde, wow. Und es ist so ein bisschen unter dem Motto, wir trimmen das jetzt mal so voll auf den Sieg hin. Und ich glaube, da werden die Russen, glaube ich, sehr herbe enttäuscht werden. Das ist locker im Finale. Ich glaube, dafür werden zu viele Leute auch dazu abstimmen. Gerade aus Osteuropa oder so, die dann eben halt auch für Russland abstimmen. Der ist ja ein Megastar. Ja, genau. Das kommt dann auch noch dazu. Er ist dann auch so ein Megastar, nicht nur in Russland. Und ich glaube aber, dass das so wie es in den Wetten, dass er da irgendwo zweiter Favorit ist oder so, das glaube ich niemals. Also das ist mir dann zu abgewichst irgendwie auf den Sieg irgendwie halt hingearbeitet. Definitiv, ja. Ich finde es auch nicht besonders gut. Als nächstes haben wir ein skandinavisches Land, und zwar Norwegen. Auch erwartbarer Auftritt, der ist identisch mit dem, was sie da in Oslo gemacht haben, oder? Das ist der Joik-Sänger allerdings, der könnte, glaube ich, dazu drohen, dass er an ganz bestimmten Stellen, wo er ein bisschen höher singen muss, dann so abkratzen wird wie der Spanier 2017. Ach du Scheiße. Ja, das ist immer so kurz davor. Also das ist eigentlich noch schlimmer geworden. Die beiden anderen Sänger sind mittlerweile hervorragend aufeinander abgestimmt. Also das stimmt auch. Ist ja so ein bisschen so ein Fan-Pleasure. Das kommt in der Fan-Community sehr gut an, dieses Lied. Und die sind ja alle drei im Grunde zusammengecastet worden. Ist ja keine Band in dem Sinne. Kano heißen sie ja. Und genau. Aber der Joik-Sänger, der natürlich eine ganz bestimmte Note in dieses Lied bringt, hat aber so in diesen hohen Tönen, dass man denkt, oh, hoffentlich stürzt er da nicht ab. Mhm. Also das war ja bei dem Spanier 2017 so, dass der uns natürlich dazu verholfen hat, dass wir nicht ganz Letzter werden, sondern nur Zweitletzter. Das war gruselig und das könnte bei Kano auch so der Fall sein. Ja, das glaube ich auch. Also es ist ein, also der Joik-Sänger hat echt Probleme. Der kratzt sehr, der ist irgendwie, ich weiß nicht warum, er kann das aber eigentlich, ich habe das schon auch schon in Akustikversionen gehört, er kann das eigentlich. Aber warum das manchmal bei ihm nicht so stimmlich passt, keine Ahnung. Aber gut, es ist halt die einzige typische ESC-Nummer, die wir da ja, aber auf eine gute Art, ne, würde ich mal sagen. Ja, auf eine gute Art. Auf eine sehr gute Art, ja. Tja, und dann kommen wir zum Favoriten bisher in den Wetten, und zwar zu den Niederlanden, zu Duncan Lawrence mit Arcade. Mhm. Und er hat eine, ich finde, sehr passende Auftritt dort gemacht. Mit Klavier sitzt er bei einer Lasershow, ne? Das ist eine Art Laser, Laserprojektion, die da abgeschossen wird. Ohne ich glaube, die LED-Wand wird überhaupt nicht genutzt oder wenig benutzt. Das ist ganz reduziert, ja. Er reduziert und seine Stimme wirkt. Ich meine, der kann live, der kann mega richtig gut singen live. Das klingt auch so wie die Studioversion. Also der kann das. Auch diese Höhentöne, ich habe immer gedacht, der kann diese Höhentöne nicht, aber das kann er richtig gut. Das kann er, ja. Ja, das kann er richtig gut, und er ist zu Recht, glaube ich, auch Favorit. Leider in den Pressepool gar nicht, das war nur auf Platz 4 gelandet. Aber gut, um zu sagen, es ist auch nur an dem Tag, jetzt das erste Rehearsal. Es ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend, was dort die Presse sozusagen bestimmt, aber ich glaube, die Niederlande hat definitiv durch diesen reduzierten Auftritt, glaube ich, gute Chancen, ins Finale sowieso zu kommen und vielleicht auch mehr zu schaffen. Also als der erste Durchlauf war bei der Presse, war es erstmal mucksmäuschenstill. Also dieses Gebrabbel und so weiter, was man dann so normal dann in so einer Riesenhalle hat, war dann fast weg. Also es haben alle sehr gebannt irgendwie geschaut. Ich empfand es tatsächlich als einen der Eurovision-Momenten, die wir, glaube ich, erleben werden mit ihm. Er sitzt da an so einem Piano, das natürlich nicht angeschlossen ist, aber das wird so ein bisschen simuliert. Das könnte so ein bisschen so dieser Eurovision-Moment sein, wie ihn auch Salvador Sobral geschaffen hat, auch durch seine Art. Duncan wird es durch seine tolle Stimme, auch durch seine hohen Töne irgendwie machen. Die Sänger machen das ganz oft so zwischen diesen Durchlaufen, hört man dann so, dass sie dann selber so sich nochmal ausprobieren und nochmal irgendeinen Part nochmal nachproben und so weiter und immer wieder und so. Und da hört man dann auch schon so, also da hört sich die Stimme auch 1:1 an, wie auch in der Aufnahme und so weiter. Das wird sehr interessant werden. Bei den Aufnahmen konnte man sehen, das Publikum ist ja jetzt natürlich noch nicht in der Halle, aber es gab viele Einstellungen, die dann auch auf das Publikum blenden. Also man rechnet damit, dass eben halt auch die Emotionen auch über das Publikum auch dann transportiert werden. Es werden wahrscheinlich viele ihre Handylichter hochhalten. Und also ich glaube, das wird schon, es bestehen zumindest sehr große Chancen, dass es nächstes Jahr in die Niederlande geht. Ja, das kann ich mir auch gut. Wir wissen natürlich nicht, wie die Jury und die Zuschauer genau abstimmen, aber Ich glaube, bei den Jurys kommt es, glaube ich, sehr gut an. Ich glaube, das wird, glaube ich, bei den Jurys honoriert. Ich glaube, dass der Knackpunkt wird eher das Publikum sein. Und da wird er es schaffen müssen, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Also ich glaube, das ist schon so ganz wichtig, ja. Ja, das waren da jetzt die Probentrage sozusagen. Ja, sozusagen, das war auch sehr, das war wie gesagt sehr interessant. Also da stehen ja immer nur so, so lange Bänke und dann sind da so Steckdosen und dann kann man da praktisch sein Notebook da oder was man da sonst noch alles so an Equipment da irgendwie halt hat. Und dann sitzt man da mit lauter netten Leuten, die alle ESC-Enthusiasten sind. Und auch da sieht man dann wieder in diesem Pressezentrum jetzt schon, wie viele europaweite Blogs und Streaming-Dienste und so weiter gibt, die nur rund um den Eurovision Song Contest berichten. Da gibt es nicht nur die Vivi-Blogger, sondern auch ganz viele andere Enthusiasten, die darüber berichten. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte. Morgen werden wir keine Probe haben. Da ist der sogenannte Memorial Day. Der geht heute Abend um 20 Uhr hier in Israel los. Da wird es zunächst eine Minute lang eine Sirene zu hören sein. Über den Holocaust? Das oder geht das? Um die gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg und den Opfern von Terroranschlägen wird gedacht. Das geht heute Abend um 8 Uhr geht das los. Deswegen bin ich jetzt heute auch hier im Hotel, weil ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich mir auch noch was zu essen besorge, weil es gibt jetzt dann ab 20 Uhr bis morgen Vormittag haben keine Restaurants auf, es fahren keine Busse mehr und da muss man sich dann natürlich vorher mal so ein bisschen versorgen und das habe ich jetzt hiermit dann auch getan und wenn jetzt wie gesagt gleich die Sirenen losgehen, dann weiß man, es ist Gott sei Dank nicht wieder ein Raketenbeschuss, wie er jetzt am Wochenende in Gaza war. Sondern das ist dann, damit wird dann dieser Feiertag begangen und der geht dann praktisch bis morgen und die Proben fallen dann sozusagen morgen aus, deswegen sind die Proben ja auch auf Samstag vorverlegt worden und am Donnerstag geht es dann ganz normal weiter und am Freitag sind ja dann auch die deutsche Delegation dann auch vor Ort und die Sisters werden dann um 19.20 Uhr das erste Mal ihre Probe haben und etwas später um 21.45 Uhr dann auch ihre Pressekonferenz dann abhalten und der gleiche Schnack ist dann nochmal am Sonntagmittag. Das ist dann vor dem Red Carpet, da dürfen die beiden sich dann nochmal ein zweites Mal bemühen. Ja, wir sind ja noch so ein bisschen mit großem Fragezeichen mit Deutschland, da sind wir mal gespannt, wie weit wir da kommen werden. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Vor 2 Tagen, 3 Tagen waren die beiden ja zu Gast bei DAS zusammen mit Peter Orban. Auf dem roten Sofa, ja. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Also ich muss zugeben, aber wie du es gerade so ankündigst, ahnt man nichts Gutes. Nein, so kann man es nicht sagen. Also es war so ein bisschen, ich hatte so den Eindruck, Peter Orban hat den beiden so ein bisschen Schützenhilfe gegeben, dass er da mit auf dem Sofa saß und hat dann nochmal so aus 20 Jahren ESC nochmal auch vom Guten gehalten. Und die beiden sind halt super sympathisch. Das ist halt leider, was heißt leider? Das ist halt das Traurige daran, weil ich tatsächlich auch nicht so ganz genau eruieren kann, woher diese Punkte kommen sollen. Aber Cesar Simpson aus Österreich letztes Jahr haben wir ja auch nicht auf dem Zettel gehabt und der ist dann Dritter geworden. Also vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wir sind mal gespannt, ne? Also wir haben es ja nun schon des Öfteren hier auch dann so besprochen, was uns daran nicht so ganz gut gefällt, ne? Tja, so ist das, aber es ist, wir werden mal sehen, was für uns erwartet dann am Samstag bei der Probe. Keine Ahnung. Ja, soweit erstmal von mir hier aus Tel Aviv. Genau. Wir werden uns wieder melden, auch wieder mit einer Live-Schalte hier zu mir. Nach Tel Aviv und zwar ist das nächste Mal am Samstag, den 11. Mai um 17 Uhr hier wieder und für alle die das nicht schaffen, die Live-Sendung hier zu verfolgen, wir stellen das natürlich auch in unserem regulären Feed auch wieder zur Verfügung und dann könnt ihr auch dann uns wieder nachhören. Ja, wir haben heute so ein bisschen mehr den Schwerpunkt gehabt auf die Proben, weil wir ja noch einiges nachzuholen hatten, da ich ja jetzt auch erst später dann angereist bin. Aber gibt es denn irgendwas jetzt in Deutschland, wo man jetzt sagen würde, jetzt sind wir voll durchgestartet, wir sind ja voll aufgeregt, wie der ESC irgendwie halt wird? Nee, eher nur die Bombardierungen in Israel. Das ist ein ganz großes Thema in allen möglichen Medien. Es wird auch meistens mit Headlinern, wo dann steht, ist denn der ESC denn überhaupt noch dauert, soll er überhaupt noch stattfinden, soll er abgesagt werden? Also solche Sachen gehen dann durch die News hier, aber ansonsten ist es doch eher ruhig. Ja, das Ganze spielt sich ja in Südisrael im Gazastreifen irgendwie halt auch ab und also man sagt hier, Tel Aviv ist, was das angeht, irgendwie sicher. Die Israelis haben ja hier ganz moderne Raketenabwehrsysteme. Da können sie eigentlich fast alle Raketen auch abwehren. Manche kommen natürlich irgendwie auch durch. Das ist natürlich, wenn man in so einem Land den ESC ausrichtet, ist es natürlich auch nicht so ganz ohne. Das kann man natürlich auch wirklich so sagen. Aber wenn man hier so durch die Straßen geht, man ist nicht sicherer oder unsicherer wie jetzt irgendwo auch in Münster oder Hamburg oder wo auch immer. Also ich sag ja immer dieses Beispiel, im letzten Jahr war das, glaube ich, da in Münster, wo die da im Café saßen und da kommt dann so ein Idiot und fährt halt mit dem LKW in dieses Café rein. Genau. Das kann einem natürlich auch in Deutschland irgendwie passieren. Man ist ein bisschen vorsichtiger, aber ich finde jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt sich immer umschauen muss oder so. Insofern ist diese Bedrohungslage einigermaßen einzukalkulieren und die Sicherheitsmaßnahmen auch rund um den ESC herum. Man kommt nicht so ohne weiteres da rein. Das ist auch alles gut abgesichert und wie gesagt, glaube ich, wird nicht das große Problem sein. Also das glaube ich auch nicht. Die vielleicht wissen, dass da Leute irgendwie jetzt hingefahren sind. Also wir sind schon sicher und hier wird schon, glaube ich, nichts passieren. Da bin ich mir schon ganz sicher. Ja, dann würde ich mal sagen, dann hören wir uns am Samstag irgendwie halt wieder und dann besprechen wir wieder einiges mehr. Ne? Alles klar. Dann schönen Tag, schönen Abend dir noch und wir hören uns und euch auch. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.